Apostelgeschichte 15, 5-11 berichtet, dass schon zur Zeit der Apostel die Versuche der jüdischen Bibelfälschungen begonnen haben. Immer wieder war die große Masse der getauften Juden bestrebt, als Eiferer im Gesetz des Moses Christi Religion in eine jüdische zu verkehren. Gewisse Klagen und Bemerkungen des Apostel Paulus lassen erkennen, wie der jüdische Einfluss wuchs und Überhand nahm. Siehe Korinther 11, 26, Philister 1, 15 und 3, 18. Umsonst hatte nicht Jesus selbst ausdrücklich und wiederholt vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer gewarnt. Siehe Matthäus 16, 6. Und diese wussten sehr wohl, warum sie sich taufen ließen. Das dem Judentum sehr schädlich werdende Christentum sollte durch jüdische Bibelfälschungen unschädlich und durch Verjudung zu einem willenlosen Werkzeug des schon damals in der ganzen Welt mächtigen Finanzjudentums zur Erlangung der Weltherrschaft gemacht werden. Siehe Apostelgeschichte 6, 7. Das Teufelswerk gelang nur zu gut. Und die Kirchen wissen es und finden nicht die Kraft und den Mut, der Wahrheit die Ehre zu geben. Zitat Harnack. Der Kirchenvater Origenes, geboren 185 nach Christus, bestätigte, dass viele Juden keine Bedenken trügen, Zusätze und Abstriche im heiligen Texte der Evangelien vorzunehmen. Der in weiten Kreisen bekannte Theologieprofessor Harnack erzählt in seinem bei Hinrichs in Leipzig erschienenen Werke über den Griechen Marzion folgende geschichtliche Tatsache. Jener christliche Grieche Marzion bewies, übereinstimmend mit dem soeben dargelegten, 144 nach Christus in der ersten römischen Synode vor den versammelten Presbytern, dass sofort nach Christi Tod eine großartige jüdische Verschwörung wieder die Wahrheit eingesetzt habe und von den Juden die Lehre und die Überlieferung von Christus in Verwirrung und Widerspruch gebracht wurde, um sie ja als Erfüllung, als Vollendung des jüdischen Gesetzes vor der Welt erscheinen zu lassen, dass ferner das ganze Alte Testament nichts mit Christus zu tun habe und die vier Evangelienberichte, die Paulusbriefe, die Apostelgeschichte, die Offenbarung Johannes und die Briefe von verschiedenen Autoren, welche unter dem Namen von Apostel und Apostelschülern auftraten, so wie sie vorliegen, sämtlich nach Ausschrift und Inhalt Fälschungen der Juden seien und somit das kirchliche Christentum ein jüdisches sei. Gewaltig war der Erfolg seiner Enthüllungen. Die verjudete Kirche war in größter Gefahr. Mit grenzenloser Energie schritt sie zum Kampf. Sie vernichtete die geistreichen Schriften des Marzion und seine Gemeinden. Der Reformator Dr. Martin Luther, gewiss ein unverdächtiger Zeuge selbst für orthodoxe Geistliche, kam zu dem Urteil, dass die Juden, diese rechten Lügner und Bluthunde, die Schrift mit ihren verlogenen Glossen von Anfang bis noch daher ohne Aufhören verkehrt und verfälscht haben. Siehe Luther von den Juden und ihren Lehren, Seite 120. Und bittet die Hebräisten, das sind die Wissenschaftler des Hebräischen, um Gottes Willen die heilige alte Bibel von der Juden Peres, das ist Schmutz, zu reinigen und von der Juden Verstand zu wenden. Hauptpastor Andersen in Flensburg nennt in seinem Werke »Der deutsche Heiland«, München 1921, auf Seite 47, die Fälschungen der Evangelien so erzjüdisch, roh und abergläubisch, dass man sich mit förmlichem Aufatmen dem 1892 auf dem Sinai aufgefundenen syrischen Texte des Codex Levisianus, das ist eine syrische Urschrift des Evangeliums, zuwendet, in dem noch im ersten Viertel des 5. Jahrhunderts die Stelle Matthäus 1,16 ehrlich lautet: Josef, dem die Jungfrau Maria verlobt war, zeugte Jesum. Andersen vermutet, dass Jesus und Maria arischen Geblüts gewesen sind und legt gegen den dreisten Versuch, Jesus in geschlechtlichen Zusammenhang mit dem Judentum zu bringen oder ihn womöglich auch noch zu einem Davidsohn zu machen, schärfste Verwahrung ein. Es bedeutet geradezu eine Ungeheuerlichkeit zu behaupten, Gott habe ausgerechnet das schamloseste, sittenloseste, verlogenste, blutgierigste nach Luther und räuberischste aller Völker, das ist das indische Zigeunervolk der Juden, dazu ausersehen, seinen Sohn in die Welt zu senden. Nachdem Christus selbst die Juden als Kinder des Teufels bezeichnet und Gott Vater und Sohn eins sind, wären demnach Gott und sein Sohn und die Gottesmutter Maria Kinder des Teufels, wenn man behauptet, Jesus sei Jude gewesen. Man sieht, wie dumm, widerspruchsvoll und gotteslästerlich die Irrlehre von der jüdischen Abkunft Christi ist. Wir wissen nun, dass das Alte Testament von Juden aus uralten arischen Büchern für ihre politischen Zwecke zusammengestellt worden ist und dass auch das Neue Testament neben arisch-germanischer Weisheit grobe jüdische Fälschungen enthält. Unwissende christliche Priester verhüllten dem Volke die Wahrheit, auch die von Jesus Gelehrte wieder, gaben für Religion, Wahrheit und Offenbarung aus, was nur Allegorie, Symbolik, Märchen, Fabel, Parabel und Fälschung ist, und zwangen die christlichen Völker mit allen Mitteln der grausamsten Inquisition, das als Wahrheit und göttliche Offenbarung zu glauben, was nur dichterische Einkleidung von Grundwahrheiten oder kecke Fälschung einer Verbrechergesellschaft ist. Man lässt dem Volke die Binde um die Augen und gibt das Exoterische, also die Schale, für das Esoterische, also den Kern, aus. Der Ritus der Kirche aber, der die arische Weisheit symbolisch deuten soll und sich aus den Mysterien der alten arischen Religion bildete, wird dem Volke als Dogma und Offenbarung gelehrt. Dazu unterstützt die Kirche, und zwar die katholische wie die protestantische, die Bestrebungen des Judenbolschewisten auf Erlangung der Weltherrschaft, indem sie das jüdische Volk entgegen der Wahrheit als das auserwählte Volk bezeichnet. Denselben Vorwurf muss man der Schule machen. Aus Äußerungen vom Geistlichen, die Baldur und Bibel gelesen haben, ist bekannt, Tausende von ihnen ahnen die Wahrheit und warten sehnsüchtig auf den Tag, an welchem sie dieselbe sagen und unser Volk von einer ungeheuren Lüge befreien und damit seiner Freiheit zuführen dürfen. Geschieht das nicht, so besteht die Gefahr, dass das Volk mit der Schale auch den Kern wegwirft. Wird nun die Bibel nach ihrem wirklichen, geheimen Sinn gedeutet und von den jüdischen Fälschungen befreit, dann wird sie, wie im vorletzten Abschnitt nachgewiesen wird, zu einer gewaltigen Weltentstehungs- und Menschheitsgeschichte, zu einem erhabenen Buche ario-germanischer Weisheit und arisch-germanischer Rassenethik und Rassenpolitik, deren gottgewollte Anwendung dem deutschen Volke mit naturgesetzlicher Notwendigkeit eine glänzende Auferstehung und Zukunft verbirgt.